بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Im Namen Allahs des Allerbarmers des Barmherzigen, alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Meister am Tag des Gerichts, und Allahs Segen und Heil und Preisen seiner Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und auf all seinen Freunden und seinen Gefährten bis an den Tag der Auferstehung. Heute beginnen wir inshallah mit der Surat Al-Imran und mit den ersten 9 Versen, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagte, wir wissen, wenn wir eine Sura anfangen zu lesen und wir vorher eben keinen Koran gelesen hatten, dann sagen wir A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Das gilt, wenn man Koran liest, also nur wenn man den arabischen Teil liest. Und wenn man eine Sura anfängt zu lesen, dann sagt man Bismillahirrahmanirrahim, es sei denn, es steht nicht da, wie bei Surat At-Tawbah, der einzige Fall. Also sagen wir auch hier, in der Übersetzung lautet es dann im Namen Allahs, des Al-Abamas, des Barmherzigen. Und wir hatten über die Basmala gesprochen, am Anfang der Fatiha, und wir hatten über die Basmala gesprochen, Bezug auf, ob ist sie Teil des Koran, ist sie nicht Teil des Koran, ist sie Teil des ersten Verses einer jeden Surah, oder ist sie einfach zwischen den Suren ein einzelner Vers, der nicht zusammenhängt mit einem Vers der Surah. Und die offensichtlichste Ansicht ist, dass es auf jeden Fall ein Vers aus dem Koran ist. Denn die Sahaba, radiallahu anhum, haben in diese Masahif al-Uthmaniyya nur das reingeschrieben, was auch Teil des Koran ist. Und sie haben darin eben zwischen den Suren Bismillah ar-Rahman ar-Rahim geschrieben. Und das ist also Teil des Koran. Und aber ist es Teil des ersten Verses jeweils? Offensichtlich ist es... Aber es ist nicht Teil des ersten Verses, sondern es ist eine Sura, eine Ayah, ein Vers, den Allah subhanahu wa ta'ala herabgesandt hat, damit man weiß, wann eine neue Sura beginnt, beziehungsweise wann die alte Sura zu Ende ist. Das ist die offensichtliche Bedeutung. Und in der Fatiha sind die Gelehrten in zwei Meinungen gespalten. Manche sagen, es ist Teil der Sura und bildet einen einzelnen Vers. Und somit ist Bismillah ar-Rahman ar-Rahim der erste Vers, und manche sagen, die Basmala ist nicht Teil der Surat al-Fatiha, sondern Alhamdulillahi Rabbil Alamin bildet den ersten Vers. Und diese zwei Meinungen gibt es. Und darüber haben wir ausführlich geredet. Und das Gleiche, was wir gesagt haben, gilt auch für die Basmala hier, an Bedeutungen meine ich jetzt. Im Namen Allahs des Allerbarmers des Barmherzigen. Wir lesen aber erstmal die Verse vor, die wir heute anschauen möchten. Im Namen Allahs des Allerbarmers des Barmherzigen. Alif Lam Mim. Allah, es gibt keinen Gott außer ihm, dem Beständigen dem Lebendigen und Beständigen. Er hat dir das Buch mit der Wahrheit offenbart, das zu bestätigen, was vor ihm offenbart war. Und er hat auch die Tora und das Evangelium als Offenbarung herabgesandt, zuvor als Rechtleitung für die Menschen. Und er hat die Entscheidung herabgesandt. Gewiss, diejenigen, die Allahs Zeichen verleugnen, für sie wird es strenge Strafe geben. Allah ist allmächtig und Besitzer von Vergeltungsgewalt. Vor Allah ist nichts verborgen, weder auf der Erde noch im Himmel. Er ist es, der euch im Mutterleib gestaltet, wie er will. Es gibt keinen Gott außer ihm, dem Allmächtigen und Allweisen. Er ist es, der das Buch als Offenbarung auf dich herabgesandt hat. Dazu gehören eindeutige Verse, sie sind Kern des Buches, und andere mehrdeutige. Was aber diejenigen angeht, in deren Herzen Neigung zum Abschweifen ist, so folgen sie dem, was davon mehrdeutig ist, im Trachten nach Irreführung und im Trachten nach ihrer Missdeutung. Aber niemand weiß ihre Deutung außer Allah. Und diejenigen, die im Wissen fest gegründet sind, sagen, wir glauben daran, alles ist von unserem Herrn. Aber nur diejenigen bedenken, die Verstand besitzen. Unser Herr, lasse unsere Herzen nicht abschweifen, nachdem du uns recht geleitet hast, und schenke uns Erbarmen von dir aus. Du bist ja der unablässig Schenkende. unser Herr, du wirst die Menschen gewiss zu einem Tag versammeln, an dem es keine Zweifel gibt. Allah bricht nicht, was er versprochen hat. Liebe Geschwister, Surat Al-Imran ist offensichtlich die dritte Surah des Koran. Und als Einleitung dazu, nachdem wir die Basmala uns schon jetzt angeschaut haben, hat Ibn Jarir al-Tabari, der Imam der Tafsir-Gelehrten, in seinem Tafsir Überlieferungen erwähnt, dass die gut ersten 80 Verse von dieser Sura in Bezug auf eine Gruppe von Christen aus Najran herabgesandt worden sind. Und Najran ist im Süden Arabiens, im Süden der arabischen Halbinsel. Und diese Menschen aus Najran, diese Christen aus Najran, diese Delegation, sind zum Propheten sallallahu alaihi wasallam nach Medina gekommen, um mit ihm zu diskutieren über den Messias Jesus Christus, Friede sei mit ihm. Sie sind zu ihm im Jahre 9 nach der Hijra gekommen, also nach Medina. Und wie wir wissen, fangen wir ja bei der Hijra mit der Zählung dem Jahr 0 an. Es ist Jahr, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam dann ausgewandert ist. Ja. Und wenn wir sagen, dass die Christen aus Najran zum Propheten sallallahu alaihi wasallam nach Medina gekommen sind, wissen wir dadurch eindeutig und offensichtlich, dass diese Sura eine medinensische Sura ist. Und wir hatten erwähnt und gesagt, dass die Suren entweder medinensisch sind oder mekkanisch sind. Und was bedeutet medinensisch oder mekkanisch? Mekkanisch bedeutet einfach, dass die Sura vor der Auswanderung unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam herabgesandt worden ist. Und medinensisch bedeutet, dass sie nach der Auswanderung unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam herabgesandt worden ist. Und das gilt dann für den meisten Teil. Das gilt für den meisten Teil der Sura und Also wenn die meisten Verse einer Sura medinensisch sind, dann nennt man die Sura medinensisch. Und wenn die meisten Teile einer Sura mekkanisch sind, dann nennt man sie mekkanisch. Und Al-Qurtubi, rahimahullah, er sagte, unter Übereinkunft ist diese Sura eine medinensische Sura, Surat Al-Imran. Und da wir den Offenbarungsgrund kennen, ist es eindeutig. Und wie wir erfahren haben, war Surat Al-Baqarah eine Sura, die sehr häufig die Kinder Israels und somit die Juden angesprochen hat. Und jetzt nun werden besonders die Christen angesprochen, oder die Nazarener, wie der Koran sie nennt. Na. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, Alif Lam Mim, und Alif Lam Mim kommt in mehreren Suren am Anfang vor und sind nichts anderes als drei Buchstaben des arabischen Alphabets, die man genau nach, mit dem Namen nach ausspricht. Man spricht den Namen eines jeden Buchstabens von diesen drei Buchstaben aus. Und wir hatten gesagt, dass in Wirklichkeit nur Allah subhanahu wa ta'ala weiß genau, was mit diesen Buchstaben gemeint ist. Denn wir haben weder im Koran eindeutig erklärt bekommen, was diese Buchstaben bedeuten, noch hat unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, ist uns zumindest nicht authentisch überliefert worden, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam es ausgelegt hat. Aber was wir mit Gewissheit sagen können darüber, sagen wir auch, oder was wir mit Gewissheit gesagt haben bei Surat Al-Baqarah, sagen wir auch bei Surat Al-Imran, und zwar, dass es in Bezug auf Alif Lam Mim zwei Bedeutungen gibt, die auf jeden Fall richtig sind. Die eine richtige Bedeutung ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala durch diese drei Buchstaben Aufmerksamkeit erwecken möchte bei denjenigen, die nicht zuhören wollen. Denn dadurch, dass ein Buch mit drei Buchstaben anfängt oder manchmal vier Buchstaben oder mehr oder weniger anfängt, ist eine Sache, die es vorher nicht gegeben hat, die unbekannt war, die man nicht kannte. Und es war ein Fremd, und nachdem man auch versucht hat, während der Prophet sallallahu alaihi wasallam redete und Koran las, hat man versucht, seine Stimmen zu erheben, dass die Leute nichts erfahren vom Koran. Und nachdem er dann eben plötzlich anfängt zu sagen, Alif Lam Mim oder Taha oder Qaf oder Sad oder Kaf Ha Ya Ain Sad oder auch andere, wie die Suren anfangen, dann war das ein Mittel der Aufmerksamkeit. der Erweckung der Aufmerksamkeit. Das war das Erste. Das Zweite, was wir gesagt haben, ist, dass Alif Lam Mim und das darauf weist die offensichtliche Bedeutung des Koran hin. Allah subhanahu wa ta'ala uns damit sagen will, dieser Koran, durch den ich die Menschheit herausfordere und die Jinn einen seinesgleichen hervorzubringen, besteht, o ihr Menschen und Jinn, aus nichts anderem, außer aus diesen Buchstaben, die ihr selbst kennt. Dazu gehören Alif, Lam, Mim und dazu gehören die anderen Buchstaben des arabischen Alphabets. Also wenn ihr behauptet, dass dieser Koran von Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist oder von irgendeinem anderen Menschen erlogen ist, dann bringt doch einen gleichen hervor, denn Allah subhanahu wa ta'ala hat in diesem Koran keine Buchstaben irgendwie neu erfunden oder irgendwas, sondern es sind die gleichen Buchstaben und trotzdem kann man seinesgleichen nichts hervorbringen, weder von den Bedeutungen her noch von der Sprache her, obwohl es genau die gleichen Buchstaben sind. Und das sind Bedeutungen, zwei Bedeutungen, die auf jeden Fall stimmen in Bezug auf Alif, Lam und Mim. Und es wurden noch andere gesagt, aber wir erwähnen nur die Sachen, bei denen wir Gewissheit haben. Dann, Allah subhanahu wa ta'ala sagte Allah als Einführung, Allah, es gibt keinen Gott außer ihm. Und diese Einführung ist jetzt sehr angebracht, denn wie ich gesagt habe, es geht um eine Delegation aus Najran, von Christen, die zum Propheten sallallahu alaihi wasallam kommen wollen und ihn überzeugen wollen, dass der Messias Sohn Gottes ist, oder es der Messias Gott selbst ist. Und somit stellt Allah subhanahu wa ta'ala von vornherein klar, dass das einfach falsch ist. Und Allah subhanahu wa ta'ala, nachdem er kurz die Zusammenfassung gegeben hat, von dem, was er ihnen mitteilen möchte, es gibt eben keinen Gott außer Allah, la ilaha illallah, nachher bringt er jetzt gleich die ganzen Belege dafür, die dann beweisen, eindeutig beweisen, dass der Messias eben nicht Gott ist. Und nicht Gott sein kann und nicht Göttliches haben kann. Also kann auch nicht Gottes Sohn sein. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, Allah, es gibt keinen Gott außer ihm. Allah haben wir gesagt und sagen wir, wiederholen wir noch einmal, manche Gelehrte sagen, es besteht ursprünglich aus dem arabischen Wort Al-Ilah, der Gott. Und manche sagen, es bedeutet, es ist ein Eigenname. Manche sagen, es ist ein Eigenname, Allah, und es lässt sich nicht irgendwie auf ein arabisches Wort zurückführen, sondern es ist einfach Allah subhanahu wa ta'ala sein Name. Allah, und das ist auf jeden Fall der Fall, nur die Frage ist, ist es ursprünglich aus irgendwas entwickelt oder nicht? Das ist die Frage. Und Allah, es gibt keinen Gott außer ihm. Ilah, haben wir gesagt, auf Arabisch, wiederholen wir nochmal, ist jemand, der angebetet wird. Ist jemand, der angebetet wird. Und gemeint ist eben, es darf keinen geben, der angebetet wird außer Allah, oder es gibt niemanden, der der Anbetung würdig ist außer Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist die Bedeutung von La ilaha illallah, die offensichtliche Bedeutung von La ilaha illallah. Es gibt keinen Gott außer ihm, dem Lebendigen und Beständigen. Und wenn es keinen Gott gibt außer ihm, dann ist es eben, gibt es eben, hat eben der Messias a.s. nicht das Recht, angebetet zu werden. Dem Lebendigen und Beständigen, der Allah subhanahu wa ta'ala ist Al-Hayyul Qayyum. Das hatten wir ausführlich erwähnt bei Ayat al-Kursi, bei 255. Vers, Surat al-Baqarah. Und wir haben gesagt, es bedeutet, dass Allah subhanahu wa ta'ala ein vollkommenes Leben hat, das nicht irgendwann angefangen hat und auch niemals enden wird. Das bedeutet, es hat niemals angefangen, also es gab niemals eine Zeit, wo Allah nicht lebendig war und es wird auch niemals enden, es wird niemals eine Zeit geben, wo Allah subhanahu wa ta'ala stirbt. Es geht nicht. Und das ist auch eine Antwort auf den Glauben der Christen, die nämlich behaupten, manche von ihnen behaupten, Jesus sei Gott selbst. Und sie sagen, Gott ist gestorben, und sie sagen das auch so klar und deutlich, sagen sie das. Und das ist eine Antwort darauf, Allah ist lebendig, er stirbt nicht. Im Gegensatz zum Messias, der sterben wird, wie jeder andere Mensch auch. Und dem Beständigen, Al-Qayyum, haben wir gesagt, Al-Qayyum bedeutet, die wichtigsten Bedeutungen sind erstens, dass er, Allah aus sich selbst seiend ist. Aus sich selbst seiend ist, damit meine ich nichts anderes, oder ist nichts anderes gemeint, als dass Allah subhanahu wa ta'ala nichts braucht und keine Kraft braucht. Er existiert an sich, subhanahu wa ta'ala, und braucht niemanden, damit es ihn gibt, subhanahu wa ta'ala. Und Al-Qayyum bedeutet auch, dass er alles andere instand hält. Dass er alles andere instand hält. Es gibt also nichts, was existieren kann, außer durch ihn, subhanahu wa ta'ala. Er ist Al-Qayyum. Und das ist eben nicht der Messias. Der Messias ist eben nicht so, hat diese Eigenschaften nicht. Denn sie sagen ja selbst, er ist gestorben. Und sie sagen selbst, wie heißt es, er kam auf die Erde und konnte, wurde geschlagen und so weiter und so fort. Und wenn er, wie heißt es, alles instand halten, wie soll er das gemacht haben, als ein Mensch, der auf der Erde läuft? Das geht überhaupt gar nicht. Das ist ein Widerspruch. Er hat dir das Buch mit der Wahrheit offenbart, das zu bestätigen, was vor ihm offenbart war. Er, Allah subhanahu wa ta'ala, hat dir, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, das Buch, der Koran, mit der Wahrheit offenbart. Und mit der Wahrheit offenbart offensichtlich bedeutet das, was heißt mit der Wahrheit offenbart? Das heißt, offensichtlich hat dir den Koran mit der Wahrheit eingehüllt, offenbart. Also der Koran ist eingehüllt mit der Wahrheit. Und was auf diese Bedeutung hinweist, weil es ist nicht so, dass der Koran eine Sache und die Wahrheit was anderes. Nein, der ganze Koran ist Wahrheit. Der ganze Koran, alles was Allah gesagt hat im Koran, ist die Wahrheit. Deswegen bedeutet der Vers offensichtlich, er hat dir das Buch mit der Wahrheit eingehüllt offenbart. Also in der Wahrheit eingehüllt offenbart. Das zu bestätigen, was vor ihm offenbart war, und das ist ein Argument für die Muslime gegen die Christen, denn wenn der Koran das bestätigt, was vor ihm offenbart war, und das, was wir heute vorfinden, nicht alles mit dem Koran übereinstimmt, sondern teilweise es widerspricht, nämlich die Dreifaltigkeit zum Beispiel, oder dass Allah müde wird oder ähnliches, dann wissen wir mit Gewissheit, dass diese Bücher, die sie benutzen, verfälscht sind und nicht der Wahrheit entsprechen. Und das, sonst würde es mit dem Koran übereinstimmen und die Logik spricht, sowohl der Vers beweist das, als die Logik auch, denn wenn alles von Allah kommt, dann Allah widerspricht sich selbst. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَلَوْ كَانَ, und wenn er von einem anderen wäre, außer Allah, dann würden sie darin wahrlich viele Widersprüche finden. وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Und wenn alles von Allah subhanahu wa ta'ala kommt, dann sind auch dann keine Widersprüche beinhaltet. Und er bestätigt das, was vor ihm vorausgegangen ist, unter anderem der Tawhid. Unter anderem der Tawhid, also La ilaha illallah, mit dem alle Gesandten zu den Menschen gesandt worden sind. Und Frage ist jetzt an die Christen, warum sollte der Tawhid plötzlich seit Jesus a.s. geändert worden sein? Warum alle Propheten vor Jesus predigen den Tawhid, den islamischen Monotheismus, und jetzt plötzlich vor etwa 2000 Jahren soll jemand kommen und behaupten, es gibt noch jemand anderes, der Anbetung würdig ist außer Allah, und er selbst und seine Mutter und noch vielleicht andere? Nein. Das ist eine Lüge. Allah subhanahu wa ta'ala hat das niemals gesagt. Und auch sein Prophet Isa, Jesus, Messias, hat das niemals gesagt. Sondern auch der Verstand und die Logik spricht dafür, dass die Gesandten immer die gleiche Botschaft offenbart haben. Warum sollte es dann also beim Messias anders gewesen sein? Ist es eben nicht gewesen, weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt, dass der Koran das bestätigt, was vor ihm offenbart worden war. Also handelt es sich auch um die gleiche Botschaft. Und er hat auch die Tora und das Evangelium als Offenbarung herabgesandt. Warum hat Allah subhanahu wa ta'ala ausgerechnet hier die Tora und das Evangelium erwähnt? Allahu a'lam, offensichtlich, weil die Christen das auch an diese beiden Bücher glauben. Natürlich glauben die auch an andere, auch an die Psalmen, aber das sind die beiden Bücher, durch die Christen vertreten werden und auch die Juden vertreten werden. Und das sind ja die Ahlul Kitab. Und die Tora natürlich ist auf Hebräisch bedeutet das Gesetz. Und das ist das Gesetz, was Moses a.s. offenbart worden war. Und das Evangelium, die frohe Botschaft, Al-Injil, ist das, was Isa als Offenbarung eingegeben worden ist. Okay. Nein. Dann, liebe Geschwister, hatten wir noch eine Sache gesagt, oder hatten wir eine Sache noch nicht erwähnt, und zwar Al-Hayy, der Lebendige. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala sich als Al-Hayy bezeichnet, und es ist ein vollkommenes Leben, dann ergibt sich daraus auch, dass Allah subhanahu wa ta'ala Eigenschaften besitzt, wie zum Beispiel, dass er hört, dass er sieht, dass er Macht hat, dass er Kraft hat, dass er gewaltig ist, und dass er auch immer da ist, subhanahu wa ta'ala. Also immer da ist, meine ich damit, dass er immer lebt und niemals sein Leben niemals ein Ende hat, subhanahu wa ta'ala. Und dass natürlich diese Eigenschaften unvergleichbar sind mit den Eigenschaften mit den Menschen. Dann sagen wir weiterhin, wenn der Koran das bestätigt, was vor ihm vorausgegangen ist, zu diesem Kapitel sagen wir Folgendes: Das, was in den Schriften der Juden und Christen vorkommt, steht im Koran in einem von drei Verhältnissen. Entweder der Koran widerspricht dem, was in den Schriften der Juden und Christen steht. Dann wissen wir, dass das, was bei den Christen und Juden steht, falsch ist und irgendwann mal geändert worden ist. Oder es widerspricht nicht, sondern der Koran bestätigt das, was dort steht. Dann wissen wir, dass die ursprüngliche Bedeutung dieser Verse, die bei den Juden und Christen sind, richtig ist. Oder der Koran, und natürlich, wenn ich sage der Koran, dann meine ich damit automatisch auch die Sunna unseres Propheten, weil es ist nicht vorstellbar, dass sie voneinander zu trennen sind, die können nicht von getrennt werden. Oder der Koran und die Sunna also auch widersprechen nicht, was bei den Juden und Christen steht, und bestätigen es auch nicht gleichzeitig. Das heißt, was sie sagen, kann richtig sein, was kann falsch sein. Beispiel dafür: Die Christen Juden sagen, dass Adam a.s. und seine Gattin von einem Baum gegessen haben, von einem Apfelbaum. Und das ist bei uns nicht überliefert worden. Weder bestätigt, noch das ist absprechend. Und deswegen kann es sein, kann es nicht sein. Wir leugnen es nicht und wir glauben auch nicht daran, weil wir nicht wissen, dass es authentisch überliefert worden ist. Na, weiter sagt Allah subhanahu wa ta'ala zuvor als Rechtleitung für die Menschen. Also er hat auch die Tora und das Evangelium als Offenbarung zuvor herabgesandt. Zuvor, warum? Weil es eben vor dem Koran herabgesandt worden ist. Erst, also vor dem Koran direkt vorher das Evangelium und davor, nicht direkt davor die Tora, weil dazwischen irgendwann mal noch die Psalmen gewesen sind. Das ist, was wir wissen. Wallahu ta'ala a'lam. Und wenn alle göttlichen Bücher von der gleichen Aqida, also vom gleichen Glauben reden, dann müssen die Christen sich auf einem falschen Weg befinden, was ihren Glauben angeht. Zweifellos, weil selbst bei den Juden, also bei den Schriften, den jüdischen Schriften vor den Christen, wird der islamische Monotheismus gelehrt, der Eingottglaube, und auch bei den christlichen Schriften teilweise auch wird der Eingottglaube gelehrt, aber sie halten sich nicht daran. Und dieser Vers kann man so übersetzen, wie es hier drin steht. Man kann es allerdings auch anders übersetzen. Hier ist übersetzt worden: Und er hat auch die Tora und das Evangelium als Offenbarung herabgesandt. Zuvor als Rechtleitung für die Menschen. Also als herabgesandt, als Rechtleitung für die Menschen. Du kannst aber auch den Vers übersetzen als: Und er hat auch die Tora und das Evangelium als Offenbarung herabgesandt. Zuvor, also zuvor herabgesandt. Punkt. Es ist oder sie sind eine Rechtleitung für die Menschen. Ein neuer Satz als Nominativ. Sie sind eine Rechtleitung für die Menschen. Also die Schriften sind eine Rechtleitung für die Menschen. So könnte man es auch übersetzen und würde mit dem arabischen Text wunderbar übereinstimmen. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala: Und er hat die Unterscheidung herabgesandt. Al-Furqan. Manche Gelehrte sagen, damit ist gemeint der Koran. Und manche Gelehrte sagen, damit sind gemeint die Beweise und die Zeichen, durch die man die Wahrheit erkennt. Durch die man die Wahrheit erkennt. Wenn damit gemeint ist der Koran, dann ist es natürlich eine Wiederholung und einfach noch eine Betonung. Dann ist es eine Betonung, dass Allah subhanahu wa ta'ala, weil er hat vorher schon gesagt, er hat dir das Buch mit der Wahrheit offenbart. Und er sagt noch einmal später, und er hat die Entscheidung herabgesandt. Den Koran, als wäre es der letzte Maßstab, das letzte Kriterium der Unterscheidung zwischen Wahrheit und Falschheit. Bis zum Tag der Auferstehung. Oder wenn man davon ausgeht, dass Allah subhanahu wa ta'ala hier keine Wiederholung gemacht hat, dann sind hier mit gemeint, Al-Furqan, Beweise und Zeichen, durch die man die Wahrheit erkennt. Warum? Weil Furqan ist eben die Unterscheidung. Furqan ist die Unterscheidung, durch die man eben Wahrheit von Falschheit unterscheiden kann. Und das geschieht durch die Beweise, durch die Zeichen. Beweise aus dem Koran, die Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt hat, oder durch Zeichen, die Allah subhanahu wa ta'ala irgendeinem seiner Propheten als Beweise gegeben hat, dass sie wirklich die Wahrheit. Unter anderem zum Beispiel, dass Isa a.s. hat einfach die Toten rufen können und dann wurden sie lebendig. Und dann wurden sie lebendig. Mit Allahs Erlaubnis. Aber die Leute von Najran, die Christen, um die es hier jetzt geht, sie glauben immer noch nicht. Und daraufhin droht Allah ihnen, subhanahu wa ta'ala, und sagt, gewiss, diejenigen, die Allahs Zeichen verleugnen, für sie wird es strenge Strafe geben. Warum? Denn sobald dir die Botschaft mitgeteilt worden ist, in aller Deutlichkeit und Klarheit, und hier von einem Propheten direkt aus erster Hand, besser kannst du es gar nicht bekommen, und du weißt genau, das, was du sagst, ist falsch, und was die andere Person sagt, ist richtig, denn er macht nichts anderes, als dass er zu einem Gott aufruft. Also wenn du einem Christen sagst, bete nur einen Gott an, er wird dir niemals sagen, nein, ich bete zwei Götter an oder drei. Niemals. Er wird dir sagen, das stimmt. Also wenn das stimmt, was soll dann falsch sein an der Botschaft? Wenn das stimmt, was soll dann falsch sein an der Botschaft von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, indem er ihnen sagt, betet niemand dann außer Allah. Und sie wissen es, und sie glauben auch daran, dass die Tora von Allah sind, und alles, was erwähnt worden ist, glauben sie. Bis auf natürlich, dass der Koran von Allah kommt. Deswegen, was für eine Begründung haben sie denn noch zu leugnen? Überhaupt gar keine. Deswegen droht ihnen Allah und sagt, gewiss denen, die Allahs Zeichen verleugnen, Ayat, Zeichen oder auch die Verse selbst, für sie wird es strenge Strafe geben. Und das ist das Problem der Leugner. Das ist immer das Problem. Das Problem ist, wenn Leute anfangen zu leugnen, warum? Wenn man nämlich leugnet, dann bezichtigt man Allah der Lüge. Oder man bezichtigt den Propheten der Lüge. Also entweder man sagt, Allah, was du gesagt hast, ist falsch, wa'iyadu billah, und ich glaube nicht daran. Oder man sagt, dass man bezichtigt den Propheten, sallallahu alaihi wasallam, der Lüge, dass er einfach über Allah gelogen hat. Und das ist gefährlich. Und das ist das, was zum Unglauben führt, oder was an sich schon Unglaube ist, und das einen dazu bringt, dass man in der Hölle ewig bleibt. Denn wer einen Teil der Schrift leugnet, ist so, wie wer die ganze Schrift geleugnet hat. Und deswegen ist Allah subhanahu wa ta'ala besonders streng im Strafen. Er sagt, Allah ist allmächtig und Besitzer von Vergeltungsgewalt. Er ist allmächtig und somit kann ihn niemand bezwingen, weder der Messias noch irgendjemand. Allah sagte ja subhanahu wa ta'ala, sinngemäß in Vers in Surat Al-Ma'idah, stellt euch vor, Allah wollte den Messias und seine Mutter und alle, die es auf der Erde gibt, vernichten. Wer könnte ihn davon abhalten? Niemand, subhanahu wa ta'ala. Und Besitzer von Vergeltungsgewalt, Allah kann Zuntiqam, rächt sich. Allah subhanahu wa ta'ala ist hier beschrieben als jemand, der sich rächt. Also Allah selbst beschreibt sich als jemand, der sich rächt bei denjenigen, die ihn leugnen oder ihm der Lüge vorwerfen. Oder diejenigen, die andere anbeten außer Allah, oder für die Sünder, oder die einfach die Wahrheit nicht annehmen wollen und sie verweigern. Vor Allah ist nichts verborgen, weder auf der Erde noch im Himmel. Und das ist weiter eine Eigenschaft von Allah subhanahu wa ta'ala, dass er alles sieht und alles weiß. Und das ist keine Eigenschaft des Messias. Der Messias weiß eben nicht, was verborgen ist, das Verborgene. Und er weiß eben nicht alles, was in den Himmel und was auf der Erde ist. Und Allah kennt es und er kennt auch jeden Leugner. Das ist auch hier. In dem Zusammenhang kann man das auch so sagen, denn er sagte, subhanahu wa ta'ala, wenn gewiss diejenigen, die Allahs Zeichen verleugnen, für sie wird es strenge Strafe geben. Und dann sagt er, vor Allah ist nichts verborgen, weder auf der Erde noch im Himmel. Denn was heißt leugnen? Wo ist das Leugnen? Natürlich zeigt sich das Leugnen im Gesicht, sogar zeigt sich das Leugnen in den Taten, aber in allererster Linie, genauso wie der Iman im Herzen, ist der Kufr auch im Herzen. Der Unglaube ist im Herzen, also wo kein Iman da ist. Und wer weiß das? Nur Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, vor Allah ist nichts verborgen, er kennt jeden Leugner. Auch wenn er noch offensichtlich so aussieht wie ein Muslim und ein Heuchler ist, trotzdem erkennt ihn, subhanahu wa ta'ala. Und der Messias eben kannte ihn nicht. Er war ein Mensch, der auf der Erde gelebt hat und musste mit den Menschen reden und musste sie verstehen und so weiter und wollte sie überzeugen und so weiter und so fort. Und er kannte eben nicht das Verborgene von dem Himmel der Erde. Er ist es, der euch im Mutterleib gestaltet, wie er will. Subhanahu wa ta'ala. Mutterleib ist das Ort, wo das Kleinkind, das Embryo ist. Und er gestaltet euch, wie er will, nachdem ihr nämlich gar keine Gestalt gehabt hattet, hat er euch jetzt eine Gestalt gegeben. Und wie er will, er macht manche Menschen groß, manche Menschen klein, manche Menschen schwarz, manche Menschen weiß, manche Menschen schön, manche Menschen hässlich. Er gibt ihnen, was er möchte, subhanahu wa ta'ala. Und kein Mensch hat darauf Einfluss. Und das ist jetzt wichtig in Bezug auf die Christen. Sie wissen und glauben, und wir auch, dass der Messias a.s. wo gewesen ist? Im Mutterleib. Auch. Er war auch, das ist in einem Mutterleib. Auf Arabisch, Rahim. Und sie glauben daran. Sie glauben fest daran. Und wenn sie fest daran glauben, dass Jesus a.s. in seiner Mutter irgendwann einmal nichts gewesen ist und dann plötzlich erschafft ihn Allah darin und gestaltet ihn, ja, das heißt, er hat sich nicht selbst gestaltet, ne? Das heißt, er wurde gestaltet. Und wenn er wenn Allah subhanahu wa ta'ala jemanden gestaltet, dann ist der andere also schwächer und kann eben das nicht, hat sich nicht selbst gestaltet. Also, na. Das ist eine der Beweise dafür, dass Allah subhanahu wa ta'ala der Einzige ist, der der Anbetung würdig ist. Denn vom Logischen her, wenn Allah subhanahu wa ta'ala Jesus erschaffen hat, aus welchem Grund sollte man Jesus dann anbeten? Dann bete doch den Schöpfer von ihm an. Fertig. Das ist ganz einfach. Und deswegen betont Allah subhanahu wa ta'ala das noch einmal. Und er sagt, es gibt keinen Gott außer ihm, dem Allmächtigen und Allweisen. Subhanahu wa ta'ala. Es gibt keinen Gott außer ihm, dem Allmächtigen und Allweisen. Und den Zusammenhang, den sollte man sehen. Den Zusammenhang sollte man sehen. Dass Allah subhanahu wa ta'ala durch diese Eigenschaft von ihm, durch diese Tat von ihm, dass er die anderen gestaltet, und kein Mensch sich selbst gestaltet hat, dass eben der Schöpfer es ist, der es verdient hat, angebetet zu werden. Und nicht irgendein Geschöpf wie Pharaon oder Jesus oder irgendwelche anderen Menschen. Also das ist, und das ist ein logischer Beweis. Das ist ein logischer Beweis. Und Allah ist der Schöpfer und der uns alles gegeben hat, und dann müssen wir ihm auch danken. Und deswegen gibt es ja einen Hadith Qudsi, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, sinngemäß, das Verhältnis zwischen mir und meinen Dienern ist seltsam, und den Djinn, ist seltsam. Also ich erschaffe und sie beten jemand anderes an. Ich erschaffe, wie es heute in der Khutbah erwähnt worden ist, ich erschaffe und sie beten jemand anderes an. Ich gebe ihnen Versorgung und sie danken jemand anderes. Und so, ja, das ist, was Allah in diesem Hadith Qudsi da gesagt hat. Dann kommen wir zum siebten Vers, der in direktem Zusammenhang steht mit dem Offenbarungsgrund, immer noch, wie ich gesagt habe, die ersten gut 80 Verse sind in Bezug auf die Christen aus Najran herabgesandt worden, aus dem Süden Arabiens. Und diese Verse sind sehr interessant geschrieben. Bis jetzt, wenn man die Verse liest, kann man irgendwo erkennen, dass damit die Christen angesprochen sind? Ich sehe es nicht. Sondern was ich sehe, ist, dass hier damit die Christen angesprochen sind und alle anderen, die nicht glauben. Und das beweist, dass Allah subhanahu wa ta'ala nicht nur die Christen hiermit anspricht, sondern alle. Und dass der Offenbarungsgrund nicht bedeutet, dass nur diese Menschen gemeint sind, für die Verse abgesandt worden sind. Oder die jetzt direkt angesprochen worden sind vor 1400 Jahren. Sondern dass die Bedeutung der Verse immer noch gültig ist. Bis zum Tag der Auferstehung. Sonst hätte Allah, wenn er wollte, hätte er auch die Christen direkt ansprechen können. Ja? Und selbst wenn er sie direkt angesprochen hätte, würde nicht bedeuten, dass sie nur für sie gilt. Denn es geht um die Bedeutung der Verse und nicht um der Offenbarungsgrund, der hilft uns, die Verse zu verstehen und warum sie herabgesandt worden sind. Und manchmal, um die Bedeutung richtig besser zu verstehen, wenn man nicht sie falsch versteht. Aber es bedeutet nicht, dass sie nur für die Christen aus Najran herabgesandt worden sind. Nein. Deswegen besonders der nächste Vers. Allah sagte, subhanahu wa ta'ala, er ist es, also Allah, der das Buch als Offenbarung auf dich herabgesandt hat. Dazu gehören eindeutige Verse, sie sind der Kern des Buches, und andere mehrdeutige. Was aber diejenigen angeht, in deren Herzen Neigung zum Abschweifen ist, so folgen sie dem, was davon mehrdeutig ist. Im Trachten nach Irreführung und im Trachten nach ihrer Missdeutung. Aber niemand weiß ihre Deutung außer Allah. Und dieser Vers, er sagte, er ist es, der das Buch als Offenbarung auf dich herabgesandt hat. Dazu gehören eindeutige Verse. Eindeutige Verse ist offensichtlich, die Bedeutung ist klar. Und auch, sie sind nicht abrogiert. Manche Gelehrte sagen, sie sind nicht abrogiert, also nicht aufgehoben worden. Aber die offensichtliche Bedeutung ist, sie sind eindeutig klar, jeder kann sie verstehen. Jeder, der sie liest, versteht sie. La ilaha illallah, es gibt keinen Gott außer Allah. Und man versteht die Bedeutung. was damit gemeint sein soll. Er ist derjenige, der das Buch herabgesandt hat. Jeder versteht, der Koran ist herabgesandt worden auf Muhammad von Allah subhanahu wa ta'ala. Und das versteht man. Die Sache ist nicht schwer zu verstehen. Und gleichzeitig sagt Allah subhanahu wa ta'ala, sie sind der Kern des Buches. Und das bedeutet auch, sie sind die meisten Verse des Buches. Die meisten Verse im Koran sind eindeutig zu verstehen und jeder Mensch kann sie verstehen. Und sie bedürfen nicht unbedingt einer komplizierten Auslegung. Es sei denn natürlich, man versteht nicht, was die Worte bedeuten. Aber normalerweise, sie bedürfen keiner komplizierten Auslegung. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte in einem Hadith, der überliefert ist von Aisha radiallahu anha wa ardah, bei Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidhi und Ibn Majah, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات يعني تلا هذه الآية ثم قال der Prophet صلى الله عليه وسلم las diesen Vers vor, diesen siebten Vers, den gesamten siebten Vers, und dann sagte er: إذا رأيتم الذين يبتغون ما تشابه منه فأولئك الذين سماهم الله فاحذروهم. Wenn ihr diejenigen seht, die nach dem trachten, was davon mehrdeutig ist, so sind es genau diejenigen, die Allah mit den folgenden Worten bezeichnet hat: Seht euch vor ihnen vor. Also noch einmal, Allah, der Prophet Muhammad sagte, er las diesen Vers vor, er ist derjenige, der das Buch als Offenbarung auf dich herabgesandt hat. Dazu gehören eindeutige Verse, sind die Kern des Buches und andere mehrdeutige. Aber was diejenigen angeht, in deren Herzen Neigung zum Abschweifen ist, also sie wollen gar nicht die Wahrheit, sie wollen vom Weg abkommen, so folgen sie dem, was davon mehrdeutig ist. Das hat mehr als eine Bedeutung, sie folgen die Bedeutung, die ihnen gefällt. Im Trachten nach ihrer Führung, Dalala, sie wollen gar nicht in die Recht geleitet sein. Und im Trachten nach ihrer Missdeutung, sie wollen sie gar nicht richtig auslegen, die Verse. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn ihr diese Menschen seht, die so etwas tun, diejenigen Verse, die mehrdeutig sind, folgen, weil sie eben etwas Bestimmtes bestätigen wollen, ihren eigenen Glauben irgendwie bestätigen wollen, was wir sehen werden, wie es im Zusammenhang mit den Christen steht, dann sind es genau diejenigen, die Allah subhanahu wa ta'ala bezeichnet hat als: Seht euch vor ihnen vor. Seid gewarnt vor ihnen. فَحْذَرُهُمْ. Na. Und das ist eine gewaltige Sache. Und Allah sagte also in diesem Vers, der Koran ist zweigeteilt. Es gibt eindeutige Verse und es gibt mehrdeutige Verse. Muhkamat und Mutashabihat. Muhkamat sind die eindeutigen und Mutashabihat sind die mehrdeutigen Verse. Und übrigens Mutashabihat, manche haben auch gesagt, ähnliche Verse bedeutet das. Ähnliche Verse, weil es gibt im Koran Verse, sind ähnlich. Ja. Aber die offensichtliche Bedeutung ist, es geht hier um eindeutige und mehrdeutige Verse. Und diese mehrdeutigen Verse, die können eben entweder nur Allah subhanahu wa ta'ala kennt die Bedeutung, oder die großen Gelehrten kennen sie auch. Das heißt, jemand, der das Tafsir gelernt hat, und sich in den Überlieferungen auskennt und so weiter und so fort und versteht, den Koran gut versteht, der weiß, was damit gemeint ist und die arabische Sprache kennt, der weiß, was damit gemeint ist. Entweder also, die mehrdeutigen Verse kennt nur Allah subhanahu wa ta'ala, ein Teil von den Versen kennt nur Allah subhanahu wa ta'ala, und ein bestimmter Teil von den Versen kennen die Gelehrten und die unwissenden Menschen eben nicht. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte weiterhin, was aber diejenigen angeht, in deren Herzen Neigung zum Abschweifen ist. Und warum haben sie ihren Herzen Neigung zum Abschweifen? Also ab, dass der gerade Weg, sie schweifen davon ab. Warum haben sie es in ihren Herzen? Entweder, weil es ihnen nicht klar ist. Es kann sein, dass ihnen manche Verse nicht klar sind und sie verstehen sie deswegen falsch. Oder sie wollen es falsch verstehen und sie wollen Unruhe stiften. Oder einfach, sie wollen die Wahrheit nicht wissen. Und sie folgen einfach ihrer eigenen Neigung. Sie folgen dem, was sie mögen. Egal, ob es übereinstimmt mit dem Koran oder nicht übereinstimmt mit dem Koran. Und wir wissen, jeder von uns weiß, es gibt Verse, wo manche Leute sagen, das bedeutet das, und manche Leute sagen, das bedeutet das. Und wenn wir Alhamdulillah in den Tafsir-Büchern nachschlagen, dann finden wir immer eine gute Antwort darauf. Was aber diejenigen angeht, die in deren Herzen Neigung zum Abschweifen ist, so folgen sie dem, was davon mehrdeutig ist. Wie steht das im Zusammenhang mit den Christen? Die Christen benutzten teilweise den Koran damals und heute, um ihren eigenen Glauben zu beweisen. Sie benutzten Verse aus dem Koran, um den Glauben der Christen zu beweisen. Wenn jemand so etwas macht, das erste, was wir diesen Menschen sagen, ist, wenn wir eine gute Diskussion, eine wissenschaftliche Diskussion führen wollen, entweder ihr glaubt an den Koran oder ihr glaubt nicht daran. Glaubt ihr an den Koran, glaubt an alles. Glaubt ihr nicht daran, dann belegt ihn auch nicht. Dann beweist nicht mit dem Koran. Weil das macht keinen Sinn, aus dem Koran Verse zu benutzen, um mich zu überzeugen vom Christentum, und du glaubst selbst nicht an die Verse, mit denen du versuchst zu begründen. Das ist ein Widerspruch in sich. Und sie benutzten Verse, zum Beispiel wie, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagte, wir machen lebendig. Wir lassen sterben. Und diese Verse bedeuten ja nichts anderes als Allah macht lebendig, Allah lässt sterben. Denn Allah subhanahu wa ta'ala spricht sich selbst im majestätischen Plural an. Und das kann er machen, weil wenn jemand es verdient, sich auf erhabene Weise anzusprechen, dann ist es Allah subhanahu wa ta'ala. So, und das ist also überhaupt gar kein Argument, weil Allah subhanahu wa ta'ala benutzt die arabische Sprache, um den Koran herabzusenden. Und für uns ist wichtig, was die arabische Sprache bedeutet. Also was diese Worte in der arabischen Sprache bedeuten. In der arabischen Sprache, die Menschen teilweise, wenn sie einen bestimmten Stand haben mit der Gesellschaft, benutzen den Plural, um sich selbst anzusprechen. Und das machen die Gelehrte immer. Die Gelehrten, wenn sie ihre Vorträge halten, sie sagen immer, unsere Meinung ist das und das und das. Sie sagen niemals, meine Meinung ist das und das und das. Sagen sie nicht, das ist normal. Ja? Und auch findet man das, also nicht nur bei Gelehrten, sondern bei anderen Persönlichkeiten, oder wenn ein König spricht oder ein Prinz spricht und so weiter und so fort, wird das ganz selbstverständlich, das ist einfach ein Teil der arabischen Sprache, und im Deutschen war es teilweise auch so. Im Deutschen wird der Plural bis jetzt noch verwendet, man spricht, in der Höflichkeitsform spricht man an, sagt man, haben Sie gegessen. Ja, man spricht den Plural. Auch wenn sie dritte Person ist, aber was für einen Sinn macht das? Überhaupt keinen Sinn. Man spricht nicht über eine dritte Person, man spricht direkt mit einer Person und sieht sie, indem man die dritte Person Plural benutzt. Warum? Macht gar keinen Sinn. Oder heute sagt man immer noch euer Ehren. Das ist die zweite Person Plural. Wie im Französischen wird es auch benutzt. Auf jeden Fall, der Punkt ist einfach, die Christen wollen damit sagen, dass wenn Allah sagt, wir erschaffen, wir machen lebendig, das bedeutet, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist. Der Vater, der Sohn, der Heilige Geist. Wollen Sie damit sagen? Okay? Weil Sie sagen, dass es ein 3 ist, ein Plural. Oder Nahnu, wir, ist ein Plural. Das kann sich also nicht auf Allah alleine beziehen, sondern auf andere. Und Sie versuchen dadurch, die Dreifaltigkeit zu beweisen. Und das ist natürlich ein sehr, sehr schwaches Argument. Weil es macht keinen Sinn. Ja, der Koran auf der einen Seite verdammt ist. Und auf der anderen Seite, nein, auf jeden Fall, das ist eine übertriebene Interpretation, die es übrigens auch bei Ihnen gibt. Also sie machen das mit einigen Versen aus der Bibel selbst, die im Plural stehen, sagen sie, damit ist gemeint, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist. Das macht ja keinen Sinn. Was steht nicht da? Das ist einfach eine übertriebene Interpretation, nennt man das. Das ist eine Interpretation, die gar nicht drin steht. Das heißt, das bedeutet fachmännisch, du interpretierst den Vers so, wie du ihn gerne haben möchtest. So wie du ihn gerne verstehst. Ja, aber das ist keine Auslegung des Verses. Der Vers gibt das nicht her. Der Vers könnte auch bedeuten, jemand ganz anderes. Wenn du schon im Plural redest, warum die drei? Weil das deren Glaube ist. Und die wollen das so verstehen. Deswegen. Auf jeden Fall. Oder ein wichtiger Vers. Sie sagen, es gibt im Koran einen Vers, wo Allah subhanahu wa ta'ala den Messias bezeichnet hat als sein Wort. Allah hat ihn bezeichnet als sein Wort. وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ. Sein Wort, das er Maria eingegeben hat. وَرُوحٌ مِنْهُ. Und Geist von ihm. Subhanahu wa ta'ala. Allah hat Jesus bezeichnet als Geist von ihm, subhanahu wa ta'ala. Und das ist, die Christen benutzen das als einen Beweis, sagen sie, also seht ihr, Jesus ist göttlich. Er ist von Allah, Teil von Allah, oder was ähnliches. Dass die arabische Sprache, dass man es daraus verstehen kann, leugnen wir nicht. Aber was wir leugnen, dass das die Versbedeutung ist. Denn wenn Allah subhanahu wa ta'ala sich etwas zuschreibt, dann muss das nicht bedeuten, dass es Teil von ihm ist. Also wenn Allah subhanahu wa ta'ala zum Beispiel von seiner Hand spricht, okay, das ist ein Teil von ihm, weil das ist seine Hand. Okay? Aber wenn Allah subhanahu wa ta'ala spricht zum Beispiel von seiner Schöpfung, dann hat er sich das selbst zugeschrieben, weil es ihm gehört. Weil er es erschaffen hat, weil er der Besitzer davon ist. Nicht weil es eine Eigenschaft von ihm ist. Ja? Deswegen sieht man eindeutig hier, dass wenn Allah subhanahu wa ta'ala sich etwas zuschreibt, dann muss das nicht im Teil von ihm sein, überhaupt nicht. وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ. Und er hat für euch alles dienstbar gemacht, was es in dem Himmel und auf der Erde gibt. Alles ist von ihm. جَمِيعًا مِنْهُ. Alles ist von ihm. Heißt es Teil von ihm? Nein. Seele. Allah sagt über Jesus, رُوحٌ مِنْهُ. Seh Geist von ihm. Heißt es Teil von ihm? Nein. Es kommt von ihm. Allah hat es erschaffen. Sonst gar nichts. Und wir alle kommen von Allah und wir kehren zu ihm zurück, weil Allah hat gesagt, wir werden zu ihm zurückkehren. Wir werden zu ihm zurückkehren. Wir kommen von ihm, kehren wieder zu ihm zurück. Das war's. Ja? Deswegen, sie benutzen Verse aus dem Koran, um ihren Glauben zu bestätigen. Ja? Und das ist mehrdeutig. Der Vers wir ist mehrdeutig, richtig. Aber die Frage ist jetzt, wie wissen wir, was die richtige Bedeutung ist? Und wie wissen wir über den Vers, irgendeinen Vers im Koran, der mehr als eine Bedeutung hat, was die wahre Bedeutung ist? Ganz einfach. Allah subhanahu wa ta'ala hat doch gesagt vorhin, er ist derjenige, der das Buch als Offenbarung herabgesandt hat auf dich. Dazu gehören eindeutige Verse, sie sind der Kern des Buches. Deswegen, die mehrdeutigen Verse betrachten wir im Blickwinkel der eindeutigen Verse. Wir schauen die mehrdeutigen Verse nicht direkt an, sondern wir verstehen erstmal die eindeutigen Verse, verinnerlichen sie, glauben an sie und wissen, dass die mehrdeutigen Verse diesen eindeutigen Versen nicht widersprechen können. Geht nicht. Und wenn es zwei Bedeutungen gibt, die eine Bedeutung der mehrdeutigen Verse stimmt nicht überein mit dem Kern, dann verwerfen wir es. Und stimmt es überein mit dem Kern, dann nehmen wir es an. Ganz einfach. Und das ist normal. Die Sprachen sind so, dass sie teilweise mehrdeutig sind. Aber nachdem Allah subhanahu wa ta'ala zum Beispiel in Surat Al-Imran selbst gesagt hat, innama mathala Isa inda Allah ka mathali Adam, das Gleichnis von Jesus bei Allah ist das gleiche Gleichnis wie Adam. Die sind gleich. Zu beiden hat er gesagt, sei und dann war er. Kun fayakun. Er sagt zu ihnen, sei und dann war er existent. Insofern wissen wir, er ist eindeutig erschaffen. Fertig. Und Allah hat ihn beschrieben als sein Diener und so weiter und so fort. Ja. Und deswegen kann der Vers Geist von ihm nicht bedeuten, dass er göttlich ist. Das geht nicht. Und so weiter und so fort. Na, so haben wir diese Verse zu verstehen. Und noch einmal, und was aber diejenigen angeht, deren Herzen Neigung zum Abschweifen ist, so folgen sie dem, was davon mehrdeutig ist. Mutashabihat, mehrdeutig ist. Im Trachten nach Irreführung, sie wünschen das für die gläubigen Menschen, dass sie irregeführt werden, diese Christen aus Najran. Und jeder, der diesen gleichen Weg geht, wünscht den Gläubigen, dass sie dadurch in die Irre kommen. Da teilweise übrigens benutzen sie Verse aus dem Koran, verfälschen sie, ändern sie ab. Jemand, der den Vers nicht kennt, liest das und verteilen das unter den Muslimen. Sie verteilen das unter den Muslimen, haben sie gemacht, ein Vers aus Al-Imran. Der Vers قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. Und ich werde diejenigen, die dir folgen, über denjenigen stellen, die ungläubig sind am Tag der Auferstehung. Und sie haben das Vers verfälscht und gesagt, und mache diejenigen, die dir folgen, über den Ungläubigen. Also sie haben den Vers verfälscht, ja. So, sie wollen damit sagen, die Christen, machen sie über die Ungläubigen, über die, die nicht glauben, ja. Auf jeden Fall, sie haben einen Vers im Koran verfälschen es und verteilen es unter den Muslimen, und das ist eine Katastrophe. Und das gibt es, und wir haben es selbst erlebt, in Deutschland, in Heidelberg. Im Trachten nach ihrer Führung und im Trachten nach ihrer Missdeutung. Im Trachten nach ihrer Missdeutung, weil sie ja versuchen, mit dem Vers das zu beweisen, was sie wissen wollen, was sie glauben wollen. Aber niemand weiß ihre Deutung außer Allah. Okay, das ist jetzt teilweise problematisch mit dem, was ich gesagt habe. Allah sagt, aber niemand weiß ihre Deutung außer Allah. Gerade eben habe ich ein paar Beispiele gebracht und die Deutung erklärt. Okay, wie kriegen wir es in Einklang? Die Sache ist ganz einfach. Allah subhanahu wa ta'ala sagte hier, und so ist auch übersetzt worden, aber niemand weiß ihre Deutung außer Allah. Punkt. Und das ist eine Art und Weise, wie man diesen Vers lesen kann. وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ. Punkt. Und dann liest man weiter und sagt, وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّ بِهِ. Und diejenigen, die festgegründet sind im Wissen, sagen, wir glauben daran, alles ist von unserem Herrn. Sie ergeben sich, auch wenn sie die Bedeutung nicht exakt kennen, ergeben sie sich. Wenn das der Fall ist, wie wir hier auch übersetzt worden ist, dann bezieht sich die mehrdeutigen Sachen, mehrdeutigen Verse, auf Sachen wie zum Beispiel Alif Lam Mim. Denn niemand kennt die wahre Bedeutung davon außer Allah. Oder auf Sachen, die am Tag der Auferstehung geschehen werden. Allah sagt am Tag der Auferstehung, es heißt, وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكَ صَفًّا صَفًّا, und dein Herr wird kommen mit den engen Reihen und Glied, und das heißt, es wird eine Waage aufgestellt werden, und das heißt, es gibt viele Sachen, man wird seine Taten lesen, man wird seine Taten sehen, und so weiter und so fort. Wie wird das wirklich sein, Tag, wissen wir nicht. Niemand kennt die wahre Auslegung dieser Sachen, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Oder Allah seine Eigenschaften. Wir wissen, Allah, wenn er sieht, wir wissen, er hört, er weiß alles. Dann wie geht das? Wie kann jemand alles wissen? Wie geht das? Können wir uns nicht vorstellen. Die Wirklichkeit davon kennt nur Allah subhanahu wa ta'ala. Das kann damit gemeint sein, wenn wir so stehen bleiben. Manche Gelehrte, weniger, sagen, den Vers liest man anders und man sagt, وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ. Aber niemand weiß ihre Deutung außer Allah und diejenigen, die im Wissen tief gegründet sind oder fest gegründet sind. Ja? Und dann haben wir kein Problem mit den Versen, Beispielen, die ich gerade erwähnt habe. Und dann bedeutet es, يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلُّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا. Sie sagen, also natürlich diese Gelehrten, wir glauben daran, alles ist von unserem Herrn, aber nein, alles ist von unserem Herrn. Sowohl also die eindeutigen Verse, als auch die mehrdeutigen Verse, alles kommt von Allah und wir dürfen nichts davon leugnen. Und das ist auch sehr offensichtlich, denn Allah hat uns das mitgeteilt, also muss es auch wahr sein und nicht alles, was Allah uns mitgeteilt hat, müssen wir verstehen können. Wir können nicht verstehen, was bedeutet sieben Himmel übereinander gebaut. Wir kennen nicht mal den zweiten Himmel. Wie sieht das aus? Wie groß sind das alles? Kann man es gar nicht mehr vorstellen. Wir haben zwar näherungsweise erklärt, versucht zu bekommen, wie das groß da sein soll, aber diese näherungsweise Erklärung bedeutet viel mehr, wir wissen nicht, wir können es nicht vorstellen. Wir können es uns nicht vorstellen, wie groß das alles ist, was Allah subhanahu wa ta'ala da erschaffen hat. Okay. Aber die Eigenschaft der Gläubigen sind sieben. Die Eigenschaften der Gläubigen in diesen Versen sind sieben. Erstens sagen, wir glauben daran, alles ist von unserem Herrn. Und sie ergeben sich. Oder zweitens, sie sagen, sie haben Wissen und sie sind tief gegründet darin. Sie haben Wissen und sie sind tief gegründet darin. Drittens, aber nur diejenigen bedenken, die Verstand besitzen und gesunde Köpfe haben, kluge Köpfe sind. Klug und gesund ist gemeint hier der Glaube. In diesem Bezug ist Glaube gemeint. Und das ist die dritte Eigenschaft. Sie haben, Ulul al-Bab sind sie, das heißt, sie sind Leute, die Verstand haben. Unser Herr, und sie beten, und sie machen jetzt ein Bittgebet. Viertens, sie machen ein Bittgebet, nachdem sie erkannt haben, was die Wahrheit ist, und sie wissen, wie schlimm es ist, wenn man die Wahrheit leugnet, sagen sie, Rabbana, la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Unser Herr, lasse unsere Herzen nicht abschweifen, nachdem du uns recht geleitet hast. Das ist die vierte Eigenschaft. Und das ist eine gewaltige Sache bei Allah subhanahu wa ta'ala, denn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam pflegte genau diesen Vers umzusetzen. Wie jeden Teil des Koran natürlich auch. Denn Salama wurde gefragt, man sagte so, ja Umm al-Mu'minin, O Mutter der Gläubigen, ma kana aktharu du'ai Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam idha kana indaki. Sie wurde gefragt, O Mutter der Gläubigen, mit welchem Bittgebet hat der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam am meisten gebetet? Welches Bittgebet hat der Gesandte Allah am meisten aufgesagt, wenn er bei dir gewesen war? Dann sagte sie, Ja muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. O du derjenige, der die Herzen wendest, festige mein Herz auf deine Religion. O du derjenige, der die Herzen wendet, festige mein Herz auf deiner Religion. Und das hat er öfter im Sujud gesagt. Und das soll man öfter sagen, wenn man den niederwerfen muss im Gebet. Ja. Und dann niemand weiß, was einen morgen treffen wird. Es kann sein, dass durch eine Sünde, die man begeht, Allah total einem sein Herz abschweifen lässt. Deswegen bitten wir Allah darum, dass er uns, nachdem er uns die Rechtstätung klar gemacht hat, dass er uns diese Rechtstätung nicht wieder wegnimmt. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Unser Herr, lasse unsere Herzen nicht abschweifen, nachdem du uns recht geleitet hast, und schenke uns Erbarmen von dir aus. Und wahab lana min ladunka rahmah. Rahma ist hier unbestimmt rahmatan und bedeutet rahmatan azima. Ja? Schenke uns von dir eine gewaltige Barmherzigkeit oder gewaltiges Erbarmen von dir aus, O Allah. Du bist ja der unablässig Schenkende. Innaka anta al-Wahhab. Al-Wahhab ist der unablässig Schenkende. Yahab heißt schenken, ist derjenige, der sehr viel schenkt. Weil Allah subhanahu wa ta'ala, er schenkt uns ganz viel und verlangt von uns eigentlich fast gar nichts. Er verlangt uns nur, dass wir ihn alleine anbeten sollen und ihm nichts beigesellen sollen. Das ist, was Allah subhanahu wa ta'ala von uns verlangt hat. Und das ist die fünfte Eigenschaft. Sie machen Tawassul. Diese gläubigen Menschen machen Tawassul. Das heißt, sie suchen ein Mittel, wie sie ihrem Herrn, zu ihrem Herrn näher kommen können. Und zwar, was für ein Mittel haben sie hier gesucht? Welches Mittel? Eine Eigenschaft Allahs. Okay. Und das ist eine der besten Formen, die man machen kann. Eine Möglichkeit, wie man zu Allah näher kommen kann, ist dann, dass man ihn bei einem seiner Namen bittet. Man will, dass man ihn vergibt, dass es einem vergeben wird, Maghfirah, dann sagt man, oh Allah, du Vergebender, Al-Ghafur, Al-Ghafar. Ja? Man will, dass man Erbarmen bekommt, sagt man, ja Rahman, du Al-Abama, gib mir Barmherzigkeit. Ja? Insofern, man benutzt einen Namen Allahs, damit man Allah näher kommt. Und das ist eine Möglichkeit, wie man auf erlaubte Weise nach einem Mittel trachtet, um zu Allah näher zu kommen. Denn es gibt eine verbotene Möglichkeit wäre, wenn ich jemand anderes anbete, damit er zu Allah betet. Wie die damaligen Götzen, die das ja gemacht haben. Sie haben zu Göttern gebetet, das war ihr Weg. Sie dachten, dass sie über die Götter zu Allah kommen können. Das ist Tawassul auch. Aber das ist verboten, das ist Schirk. Ja. Deswegen erlaubt das, was es ist, wie sie Gläubigen gemacht haben, als fünfte Eigenschaft dieser tief gegründeten im Wissen, als sechste Eigenschaft, nachdem sie um Barmherzigkeit gebeten haben, als sechste Eigenschaft machen sie Tawassul mit einem der Namen Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Wahhab. Und dann als siebte Eigenschaft, unser Herr, du wirst die Menschen gewiss zu einem Tag versammeln, an dem es keinen Zweifel gibt, Allah bricht nicht, was er versprochen hat. Unser Herr, du wirst die Menschen gewiss zu einem Tag versammeln. Das ist die siebte Eigenschaft. Sie sind gewiss davon überzeugt, dass dieser Tag der Auferstehung tatsächlich eintreten wird. Und zwar der Tag der Abrechnung, an dem es gar keinen Zweifel gibt. Und die Gelehrten nämlich zweifeln nicht daran, denn sie wissen es. Und sie haben es im Koran an unzähligen Stellen erfahren, dass dieser Tag der Auferstehung eintreffen wird. Und es hat bei ihnen für Gewissheit gesorgt. Und die Überlieferung des Propheten hat bei ihm für Gewissheit gesorgt, dass dieser Tag wirklich eintreffen wird. Allah bricht nicht, was er versprochen hat. Und dieser Vers ist zweierlei. Wenn Allah sagt, er verbricht nicht, was er versprochen hat, dann ist es erstens eine Frohbotschaft für die Gläubigen, denn ihnen wurde versprochen das Paradies. Es wird nicht ein Tag kommen, wo die Gläubigen ihnen gesagt wird, ihr kommt doch nicht ins Paradies. Das wäre Katastrophe. Aber Allah bricht nicht sein Versprechen. Alhamdulillah. Zweitens, Allah subhanahu wa ta'ala bricht nicht sein Versprechen gegenüber die Ungläubigen. Was er ihnen angedroht hat, wird passieren. Den Leugnern. Ansonsten den Sündern, wenn Allah will, vergibt er ihnen. Wenn er will, vergibt er ihnen nicht. Und Allah subhanahu wa ta'ala macht, was er will. Und Allah subhanahu wa ta'ala weiß am besten Bescheid. Und Allahs Segen und Heil sei auf dem Propheten Muhammad und auf all denjenigen, die in seine Fußschaften treten, bis an den Tag der Auferstehung. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns mit ihm zusammen auferstehen lassen, sodass wir ins Paradies eingehen, ohne zur Rechenschaft gezogen zu werden und ohne nach unseren Sünden erst gefragt zu werden und ohne bestraft zu werden, denn er ist derjenige, der zu imstande ist und er ist derjenige, den wir darum bitten. Amen.